ist scheiße. Aber online ist alles geil. Online leben. In Fortnite verstecke ich mich als Klopapierrolle irgendwo. Und die anderen, die müssen mich und viele andere suchen. Online leben. Fortnite, Requisitenjagd, das ist Spaß pur. Online leben. Fortnite versteckt als Klopapier in der Küche und alle laufen an mir vorbei. Flaschen. Online-Leben. Online-Leben. Online-Leben. Augen auf beim Minenlife, ruft Rico das Klopapier. Das aber RP, Rufus ist Online-Leben. Online-Leben, Gaming und Internet. Das ist Leben, das ist Gemeinschaft. Kreative Werke erschaffen mit Musik, Software oder Maps für Game bauen. Online-Leben, Internet und Gaming ist Leben. Und RP. Soziale Vollidioten. Online-Leben. Online ist Leben. Online-Leben.